Corso. Kunst und Pop. Mit Paulus Müller und Benjamin Stöwe. Hallo, herzlich willkommen zum Corso Podcast. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Oh ja, da schlagen die Trekkie-Herzen sofort höher. Das Intro von Star Trek Next Generation, auf Deutsch Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Captain Jean-Luc Picard, gespielt von Patrick Stewart, und seine Crew sind im Weltraum unterwegs. Die Serie hat in den 90er Jahren viele Menschen begeistert, hat angeknüpft an die Originalserie der 60er Jahre. Danach gab es dann noch in den 90ern Deep Space Nine, Voyager und Anfang der 2000er Enterprise. Dann war erstmal Schluss in Sachen Star Trek. Bis 2017, da ging es wieder los mit Star Trek Discovery. Es folgten einige Serien. Picard, wieder mit Patrick Stewart, zwei Animationsserien, dann Strange New World. Immer wieder gab es Gerüchte über weitere Serien, die in Planung sind. Gerade hat der Streaming-Anbieter Paramount Plus kundgetan, dass es weitergehen soll mit Strange New Worlds. Nach Staffel 2, die im Juni kommt, soll eine dritte folgen. Viel los also im Star Trek-Kosmos. Wir wollen das mal sortieren und einordnen. Machen wir mit Benjamin Stöwe. Er ist Wettermoderator im ZDF-Morgenmagazin. Er ist Synchronsprecher, auch für Star Trek. Aber er ist vor allen Dingen ein echter Trekkie, Star Trek. Fan, leitet das Star Trek Museum in Eberswalde, wo man online ein bisschen durchgehen kann und kennt sich aus in der Star Trek Welt. Hallo. Hi. Das klingt so groß, leitet das Star Trek Museum. Ne? Das ist bei uns im Keller. Ich muss das ein bisschen einschränken. 16 das ist keine, Quadratmeter. 17.01, abgeleitet von der Registriernummer der Enterprise. Aber leitet, das klingt so staatstragend, das ist es nicht. Herr Stöwe, warum lebt Star Trek gerade wieder nach so langer Pause auf? Hat das mit diesem allgemeinen Revival-Trend zu tun, den es gerade gibt bei Serien, aber auch bei Filmen, also alte Stoffe wieder aufleben zu lassen, Franchises am Leben zu halten, wie bei Star Wars oder bei Marvel und Co.? Nee, ich glaube nicht. Also das bilden sich bestimmt die Leute ein, die das am Ende finanzieren müssen und produzieren und da sehr viel Geld reinstecken, dass das jetzt eine gute Zeit ist. Aber Star Trek war ja schon immer der optimistische Blick auf die Zukunft und wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir den dringend. Und ich glaube, das ist es eher. Die Sehnsucht nach einer Geschichte, die eben auch in ferner Zukunft ein Happy End eher präsentiert als dystopische Welten, in denen alles in Schutt und Asche liegt, sondern eine Geschichte, die uns erzählt, es gibt ein Morgen und es gibt eine Perspektive für diese Menschheit und alles und alle, die sie da draußen im All irgendwie trifft. Und das, glaube ich, hat im Moment eher Konjunktur, wieder die Hoffnung und das Positive als bestimmt auch der Revival-Trend, der da mit reinspielt. Und wir sehen es ja jetzt bei Picard, es sind sehr erfolgreiche Folgen, die es schaffen, jetzt nach 35 Jahren nochmal an diese Next Generation anzuknüpfen. Aber ich glaube, das, was zum Markenkern von Star Trek gehört, ist der positive Blick in die Zukunft und den brauchen wir der Tage dringender als sonst. Diese Utopie, die Star Trek schon immer war. Ein weiteres Ding, was ja gerade in die Zeit passt, ist Diversity. Auch das ein Thema, immer schon bei Star Trek gewesen, war da immer Vorreiter. Bei der Originalserie aus den 60ern sorgte damals die Besetzung für Aufsehen, weil mit George Takei als Lieutenant Hikaru Sulu eben ein asiatischer Schauspieler dabei war. Nichelle Nichols, eine schwarze Schauspielerin in einer großen Nebenrolle. Es gab mit Pavel Tschekov eine russische Figur mitten im Kalten Krieg in dieser Serie. Und genau das führen ja auch die neuen Serien, die jetzt auf den Markt kommen, weiter, oder? Ja, endlich. Und da würde ich auch sagen, Diversity passt ja gar nicht in die Zeit. Es ist eher unsere Gesellschaft, die irgendwie so ein bisschen langsam ist und an manchen Stellen vielleicht das als Zeitgeist irgendwie diffamiert. Aber das ist es ja gar nicht. Es gab schon immer Transmenschen, es gab schon immer Schwule, es gab schon immer Schwarze. Und Star Trek hat das in den 60er Jahren ganz subtil geschafft, das im Rahmen der Möglichkeiten des Fernsehens damals umzusetzen und zu zeigen. Natürlich gab es die nicht schon immer, sondern natürlich werden die auch in Zukunft da sein, wie eben aufgezählt auf der Brücke der Enterprise. Und da hat Star Trek jetzt mit den neueren Produktionen eher eine ganz große Lücke geschlossen. Denn das ist dann der Fernsehrealität dieser Serie oder auch diesen Filmen geschuldet, dass sie da über viele Jahre und Jahrzehnte das einfach verpasst haben, adäquat abzubilden. Und ich habe manchmal das Gefühl, Star Trek wird da auch als zukunftskenntnisreicher verklärt, als es das tatsächlich war. Aber durch die neuen Serien ist da jetzt so ein gewisser Ausgleich gelungen. Aber es ist natürlich so ein bisschen absurd, dass man sagt, eine Serie, in der sich in den 60ern schon eine Schwarze und ein Weißer geküsst haben, braucht irgendwie bis 2017. Und es ist dann immer noch eine große Nummer, bis sich zwei Männer küssen. Das hätte Star Trek vielleicht auch ein bisschen früher schaffen können, aber besser spät als nie. Genau das passiert in Discovery. Sie spielen Dr. Culber, der mit Stamets zusammen ist, also ein schwules Paar. Das Interessante ist, dieses schwule Paar, das ist einfach nur da. Also es ist nicht das Thema, dass sie schwul sind. Da wird gar nicht viel drüber geredet, sondern sie sind einfach schwul in ihrer Rolle und übernehmen die Arbeiten auf der Brücke und in der Krankenstation ganz normal weiter. Genau das Gleiche passiert mit Transpersonen oder non-binären Personen in diesem Cast. Das gibt es ja sonst nicht so wirklich in der Serienrealität, auch über Star Trek hinaus, oder? Nein, und das ist das Schöne und das ist vielleicht dann auch, kann man sagen, hat es sich gelohnt. Sie haben so lange darauf gewartet, jetzt haben sie es wenigstens richtig gemacht. Die erste Szene, in der klar wird, dass die beiden zusammen sind und auch das ist in der Szene selbst gar kein Thema, ist eine, in der die beiden vorm Spiegel stehen und sich die Zähne putzen. Und dann kann man denken, ah, okay, die verbindet offensichtlich mehr als nur der Dienst auf diesem Raumschiff. Und das ist da in der Tat sehr gelungen. Und das mag jetzt vielen Menschen, ich habe das kürzlich auch als Gäste im Museum waren, wieder festgestellt, die haben gesagt, ach Gott, da wird jetzt so eine Agenda verfolgt, auch in diesen neueren Produktionen. Und ich denke, ja, aber über Jahrzehnte haben wir eine Agenda verfolgt, in der solche Gruppen gar nicht vorgekommen sind. Und da war das für alle klar, dass natürlich der Anführer ein weißer Amerikaner ist und zum Glück hat Star Trek jetzt auch auf dem Gebiet die Zukunft erreicht, die wir sonst immer nur erzählt bekommen. Sie haben es angesprochen, Discovery kam nicht so gut an bei den Fans. Also sind da die Fans von früher vielleicht dann gar nicht bereit für so viel Diversity? Ich glaube nicht, dass das daran liegt. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Wohlfühlfaktor. Star Trek basiert in weiten Teilen, denke ich jetzt auch mit Blick auf die neuen Folgen, darauf, dass man auf der einen Seite sich natürlich nach Erzählungen sehnt, die irgendwie anders sind, die Zukunft schildern, aber es darf an vielen Stellen auch nicht zu weit abweichen von dem, was wir da über Jahrzehnte gesehen haben. Und die Natur von Star Trek ist ja, dass es zu weiten Teilen aus Wiederholungen besteht und über viele Jahre jetzt auch in dieser Lücke zwischen 2005 und 2017, wenn man die Kinofilme, die in der Zeit entstanden sind, mal auslässt, dann sind es halt vor allem Wiederholungen, die da auch so ein Geschichtenschema geprägt haben. Und da so ein bisschen auszubrechen und was Neues zu erzählen, das erfordert zum einen viel von den Autorinnen und Autoren, aber natürlich auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich glaube, das hat sich auch in der Star Trek-Geschichte ja öfter gezeigt, da sind Star Trek-Fans in der Regel immer mal eher so ein bisschen vorsichtiger als euphorischer, wenn es darum geht, was ganz Neues zu umarmen. Und es gab große Diskussionen, als 1986 und 87 im Zuge des Erfolgs des vierten Kinofilms es hieß, wir machen eine neue Star Trek Serie, die schon angesprochene nächste Generation, wo auch ganz viele Leute damals gesagt haben, das wird im Leben nicht funktionieren. Wie könnt ihr Star Trek Geschichten ohne Kirk und Spock erzählen? Das will keiner sehen und das ist im Prinzip Gotteslästerei in einem gottlosen Universum. Lasst das bitte. Und im Nachhinein ist da aber die Wertschätzung gewachsen und ich glaube, das ist jetzt auch bei Discovery passiert oder wird passieren. Die Serie geht ja jetzt im nächsten Jahr zu Ende und genau, man kann da viel kritisieren, aber das, was sie gebracht hat und diesen Schritt auch zu sagen, wir bringen damit Star Trek zurück, das ist ja schlussendlich gelungen. Und ich glaube, die Serie wird noch über Jahre dafür Diskussionsstoff sorgen. Aber sie geht eben zu Ende, während Strange New Worlds, die Serie, die ja wirklich erzählt wie in den 90er Jahren. Das ist alles ein bisschen, naja, sieht besser aus, ist auf dem neuesten Stand der Technik und so weiter und so fort. Aber man hat da diese typischen Geschichten, die wir von früher kennen, einen Planet sozusagen pro Folge, da fühlen sich offenbar die Fans mehr zu Hause. Das ist erfolgreicher, das wird besser angenommen. Da wird es auch eine weitere Staffel geben. Ja, aber jetzt muss man sagen, also so eine Folge wird ja aktuell irgendwie mit einem Budget von 10 Millionen Dollar pro Folge produziert. Das ist ja jetzt nicht wenig Geld. Und wenn Discovery zu Ende gegangen sein wird, dann gibt es von Discovery 65 Folgen. Das ist in den Zeiten, in denen wir leben, in diesen ganzen zerklüfteten Streaming-Märkten, die das System bestimmen, ist das ja nicht wenig und fünf Staffeln sind kein Flop. Und also von daher würde ich sagen, das, was die Macherinnen und Macher da vor ein paar Jahren mal gesagt haben, dass sie so ein ganzes Portfolio, so einen ganzen Strauß an Star Trek-Geschichten in unterschiedlichen Weisen, an unterschiedlichen Spielorten erzählen wollen, das ist ihnen ja mit diesen aktuell 5 produzierten Serien wirklich gelungen. Jede von denen ist anders. Und jede von denen holt eine andere Zielgruppe an, spricht Leute anders an, weil sie anders besetzt sind, weil sie anders erzählt werden. Und ich finde, das ist wirklich eine Entwicklung mit Blick auf dieses Star Trek-Universum. Das hätte vor 7 Jahren ja keiner für möglich gehalten, dass Star Trek in dieser Weise wiederkommt und auch auf so unterschiedliche Weise Neues zu erzählen hat. Aber 2 Serien werden eben nicht weitergehen. Die Serie Picard läuft gerade in der letzten Staffel eben auch und Discovery wird auch nicht weitergehen. Also hat man sich da doch dann vielleicht zu viel vorgenommen oder ging es darum auszuprobieren und dann zu gucken, was kann man machen? Also bei Picard wurde ja auch gesagt, ich fühle mich jetzt wie der Pressesprecher von Paramount, das bin ich nicht. Aber bei Picard war ja von Anfang an klar, dass das nach 3 Staffeln auslaufen würde. Patrick Stewart hat aber gesagt, er würde weitermachen. Na, es ist ja auch noch nicht raus. Wir stehen ja kurz vor der Ausstrahlung des Finales der 3. Staffel und alle Verantwortlichen, alle Beteiligten haben ja schon bekundet, dass sie da Lust auf mehr hätten. Und ich meine, wenn Paramount, ich habe keinen direkten Kontakt, aber die werden das ja auch verfolgen, irgendwie clever ist, dann kann man sich ja vorstellen, es wird ja mutmaßlich eine Serie geben, die jetzt vielleicht nicht Picard heißt, aber die zumindest vom Inhalt her anknüpfen wird und die Geschehnisse des 25. Jahrhunderts weitererzählen wird. Genau wie es für Discovery ja auch schon angekündigt, eine Nachfolgeserie in der Gestalt gibt, als dass die Geschichten von der Sternenflottenakademie mutmaßlich im 32. Jahrhundert, also dem Spielort von Discovery, erzählt werden sollen. Also da gehen 2 Serien zu Ende, aber es folgt mindestens eine, von der wir schon offiziell wissen. Und jeder, der mit Fernsehproduktion vertraut ist, weiß ja, das sind alles Entscheidungen, die fallen nicht von heute auf morgen, das braucht alles Vorlauf. Aber ich würde darauf wetten, dass die Abenteuer mit Captain Picard jetzt zwar zu Ende gehen, aber dass es in irgendeiner Weise eine Fortsetzung gibt, die diese Geschichte im 25. Jahrhundert weitererzählt. Was erhoffen Sie sich als Trekkie ganz persönlich noch vom Star Trek-Franchise sozusagen? Mehr Mut zu Neuem. Und bei aller Begeisterung für Strange New Worlds würde ich da sagen, das ist wirklich so Star Trek Greatest Hits. Das ist nochmal das remasterte Beatles-Album. Und man sieht all die Geschichten, die wir schon oft erzählt bekommen haben, egal ob es um Zeitreisen oder skurrile Außerirdische geht. Nochmal, wie Sie sagten, in neuem Gewand und es sieht alles fantastisch aus. Es ist alles sehr, sehr schick und sehr schön erzählt. Aber es ist auch schon alles schon mal da gewesen. Und da wünsche ich mir wieder ein bisschen mehr Fiction in dem Science Fiction und ein bisschen mehr Mut, nicht nur das zu bedienen, was wir aus den letzten fast 60 Jahren kennen, sondern auch wieder. Mein Lieblingsfilm inzwischen ist Star Trek, der Film von 1979, der in großer Ernsthaftigkeit wirklich davon erzählt, was passiert, wenn man auf etwas Unbekanntes, auf etwas Neues stößt. Und ein bisschen mehr das Unbekannte und noch ein bisschen mehr das Neue, das würde ich mir von Star Trek wünschen. Herr Stöwe, leben Sie lange und in Frieden. Dito. Corso. Kunst und Pop.